Aus Anlass des 5. Todestages von Genossen Kim Jong-il fand am 17. Dezember in der schwedischen Hauptstadt Stockholm ein gemeinsames Gedenktreffen der fortschrittlichen Parteien und Freundschaftsgesellschaften in Nordeuropa statt. An der Stirnseite des Veranstaltungsplatzes war ein Bild, in dem Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il zusammen sind, angebracht. Die Persönlichkeiten und Mitglieder der Parteien, Zuteilungsstudien, Gesellschaften und der Organisationen für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk in den nordeuropäischen Ländern wie Schweden, Finnland und Dänemark sowie der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der TVJK in Schweden und seine Mitarbeiter nahmen an der Veranstaltung teil. Sie legten zuerst ein Bild, in dem Kim Il-sung und Kim Jong-il zusammen sind, Blumenkorb und Sträuße nieder und bezeigten Hochachtung. Auf dem Treffen wurde ein Telegramm an Genossen Kim Jong-un angenommen. Dann wurde eine Erklärung mit dem Titel »Die außerordentlichen Verdienste des großen Führers Genossen Kim Jong-il« veröffentlicht.